Dialoge, Seite 266, Machiavell. Es gibt noch andere Mittel, zum Beispiel die sogenannte Konvertierung. Man erklärt den Staatsrentnern zum Beispiel, bis heute habe ich euch für euer Geld 5% gezahlt. Das war der Zinsfuß eurer Rente. Ich will nur mehr 4,5 oder 4% zahlen. Stimmt diese Herabsetzung zu oder nehmt das Geld, welches ihr mir geliehen habt, zurück? Montesquieu: Wenn man ihnen das Geld zurückgibt, so ist diese Methode noch ziemlich anständig. Machiavell: Ohne Zweifel wird es zurückgezahlt, wenn es verlangt wird. Aber wenige sorgen sich darum. Die Sparer haben ihre eigenen Gewohnheiten, sie haben ihr Geld angelegt, sie haben Vertrauen zum Staat, sie lieben mehr ein geringeres Einkommen und eine sichere Anlage. Wenn alle Welt ihr Geld zurückfordern würde, so würde sich klarerweise der Staatsschatz in einer Schlinge befangen. Das kommt aber nie vor und man befreit sich dadurch von einem Abgang von mehreren hundert Millionen. Dialoge, Seite 267, Montesquieu: Das ist ein unmoralisches Auskunftsmittel, sage man, was man wolle. Eine erzwungene Anleihe, die das öffentliche Vertrauen erschüttert. Machiavell: Du kennst die kleinen Sparer nicht.